WDR 5. Neugier genügt. Das ist einfach verlieben. Wenn Sie sind verliebt in eine Frau, dann bedeutet nichts, welches Wetter ist, dass Sie zu uns sehen. Das ist egal. Es ist Regen, Schnee, Eis. Das ist auch meine Seele hier und macht mich froh. Jeder Flohmarkt freut mich, dass ich komme raus und mache meine Sache. Damir ist groß, trägt ein blau gestreiftes Sommerhemd. Er hat einen dichten, grauen Haarschopf. Auf der Nase sitzt eine Brille mit dicken Gläsern. Er ist gebürtiger Kroate und seit 25 Jahren mit einer Bonnerin verheiratet. Den Platz in seinem Herzen muss seine Frau aber teilen, mit dem Flohmarkt in der Rheinaue. Ich habe mit meinem Sohn angefangen und habe mich in diesen Flohmarkt verliebt. Und ich schlafe hier jeden Freitag nach Samstag. Das ist das Besondere an der Rheinaue. Jeder Flohmarkthändler kann, wenn er will, schon am Vorabend mit Sack und Pack anreisen, sein Zelt mitbringen, in Ruhe den Stand aufbauen und hier übernachten. Jetzt ist es 6 Uhr morgens und auf Damirs Tischen, die er U-förmig aufgestellt hat, türmen sich schon hunderte Playmobil-Männchen, Lego-Burgen und Plastikfiguren der Firma Schleich. Ein ganzer Zoo von handbemalten Tieren kommt da zusammen. Pandas, Hirsche und Pferde stehen fein säuberlich aufgereiht. Kleine blaue Schlümpfe neben furchterregenden Dinosauriern. Ich spiele jedes Mal, wenn ich baue, Stand. Ich brauche meinen Stand bauen 5 Stunden bis 6 Stunden. Wenn Damir über seine Figuren spricht, dann steckt er einen selbst frühmorgens schnell mit seiner Leidenschaft an. Also sage wie das, einer geht in Kneipe und ich gehe zu meinen Puppen. Jeder hat seine Lust. Ich bin Sammler, ich habe fast 100 Unzukartone voll mit Spielzeugen. Für mich. Dafür hat er extra ein Lager angemietet, denn in seiner 45 Quadratmeter Wohnung ist nicht genug Platz. Sich von seinen Schätzen zu trennen, fällt ihm nicht immer leicht. Liebevoll streicht er über eine kleine, daumengroße Fee mit Wallekleid und Zauberstab. Tut weh jetzt. Weiß, das ist ganz selten und das ist wie meine Kinder. Da gibt Zauber oder alte Fee, diese blaue oder diese grüne Fee, das ist einige Sache, was kriegen Sie nicht sehr oft. Von Damirs Stand oben auf dem kleinen Hügel hat man einen guten Blick über den Park und die unzähligen Stände. Da steht die junge Mutter, ihre 2 kleinen Jungs immer im Blick, und rückt den Stapel zu klein gewordener Kinderkleidung zurecht. Neben ihr verschieben 2 ältere Damen alte Postkarten und Dekoartikel so lange, bis sie mit der Präsentation ihrer Waren zufrieden sind. Bis zu 1800 Händler versammeln sich hier auf den grünen Wiesen, um ihren Trödel loszuwerden. Offiziell geht der Verkauf zwar erst ab 8 Uhr los, aber schon jetzt, 2 Stunden vorher, strömen die Menschen aus allen Himmelsrichtungen über die geschwungenen Parkwege in Richtung Flohmarkt. Von hier oben sieht das ein bisschen aus wie Ameisen, die sich auf ihrem Haufen sammeln. Rein ins Getümmel. Das Accessoire der Stunde heißt in der Rheinaue nicht etwa schicke Schuhe oder Handtasche, sondern Trolley. Ein kleiner Wagen zum Ziehen, in dem sich die erstandenen Bücher, Küchenutensilien und Second-Hand-Kleider verstauen lassen. Gabi und Monika sind gerade auf dem Hügel im Zentrum des Markts angekommen. Ein Trolley pink, der andere lila. Es kann losgehen. Wir sind Schnäppchenjägerin. Die beiden Mitvierzigerinnen haben einen forschen Schritt drauf und blinzeln fröhlich der schon warmen Morgensonne entgegen. Sie sind erfahrene Flohmarktkundinnen. Heute Morgen um 4 hieß es, raus aus den Federn. Ist lustig, es macht Spaß. Gerade in der Jahreszeit finde ich ganz toll. Also ja, vor allem ein bisschen noch zu handeln. Also du kannst es ja nicht. Ne? Ich kann es nicht so gut handeln. Wenn es nur 50 Cent sind, das macht Spaß, ja. Ja, wenn derjenige 4 Euro will, sage ich 2 Euro. Man trifft sich ja quasi auf 3. Ist okay. Aber man duzt sich fast automatisch aus, wenn man sich kennen würde. Das ist auch lustig. Doch, macht Spaß. Jetzt müssen die beiden weiter, sonst schnappt ihnen noch jemand die besten Stücke weg. Es gibt ganz viele alte Schallplatten. Es gibt Sachen aus der Küche, die ich nicht mehr brauche. Alte Gläser, Besteck. Es gibt ein paar Apothekergläser und Bücher natürlich, DVDs. Sammelsurium. Gleich rechts am Eingang an den Imbissen vorbei steht Maria an einem Tisch unter einer großen alten Kastanie. Noch hat sie nicht alles ausgepackt, was ihr Keller und Omas aufgegebene Apotheke hergaben. Das ist ihren ersten Kunden aber egal. Schließlich geht es hier um einen Eierschneider. Was kostet das? Das hier? Ja, so 2,50 würde ich sagen. Erst einmal benutzt. Ja, da diskutiere ich jetzt auch nicht mehr. Viel Flohmarkterfahrung hat die junge Frau mit den schulterlangen braunen Haaren bislang noch nicht gesammelt. Das ist erst ihr zweites Mal in der Rheinaue. Aber genug, um zu wissen, dass man um diese Zeit vor allem auf die Experten trifft. Und die sind nicht gerade schüchtern. Ja, das ist mir letztes Mal auch passiert. Also da hat jemand tatsächlich in einer nicht ausgepackten Kiste, die hinter dem Tisch stand, hat die aufgemacht, reingeguckt, ich habe das gar nicht gesehen und hat gefragt, was kostet das? Und ich so, das habe ich da noch gar nicht rausgeholt. Verkauft hat sie es dann trotzdem. Merke, was zählt, sind die ersten Stunden. Also die Leute morgens wollen echt was kaufen, also das sind die Händler. Ab 10 Uhr ist eigentlich vorbei. Also dann kommen zwar viele Leute, aber die wollen nichts mehr kaufen, die gucken nur. Also ich meine, da kauft mal einer ein Buch oder so, aber die Leute, die richtig was kaufen, die kommen so um 5:30. Und das sind dann auch die Kunden, die knallhart verhandeln. Wie der schwarzhaarige Mann in der ausgebeulten Jeanshose, der jetzt mit einem blauen Elektrogerät in der Hand und fragendem Blick vor Maria steht. Eine Herausforderung für sie, die von sich sagt, dass sie leider überhaupt nicht handeln kann. Das ist ein Kaffeemaler, Coffee Grinder. Was wollen Sie davon? Da würde ich sagen 4,50. Machen wir 3 Euro. Okay? 3 Euro. Ja, Sie haben gesagt 4,50. 3 Euro ist schon ein super Preis, würde ich mal sagen. Also 4 möchte ich dafür haben. Wie Sie sagen, 3 nehme ich mit. Nee, also dafür habe ich ja gesagt 4. Haben wir 3? Nee. Ja, dann sagen Sie einen anderen Preis. Ja, 4 habe ich gesagt. Ja, dann gebe ich Ihnen 3,50. Ja, okay. Ich habe auch die Einstellung, ich will nichts wieder mit nach Hause nehmen. Also mir geht es jetzt nicht wirklich ums Geld verdienen, sondern ich wollte den Keller aufräumen und Sachen loswerden. Und von daher, ja, also Hauptsache ist es weg. Unter Wert verkaufen will Maria ihre Sachen aber auch nicht. Vor allem der Inhalt ihrer Plattenkiste erregt immer wieder die Aufmerksamkeit der Kenner. Sowas wie Rolling Stones und so habe ich schon durchgeguckt und es waren eben ein paar dabei, die echt im Netz tatsächlich für 60, 70 Euro sind. Ich meine, ich kenne mich nicht aus, das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie der Zustand jetzt von diesen Platten hier ist, aber dann möchte ich die nicht für 1 Euro verkaufen, weil ja, das kommt mir dann doch ein bisschen zu günstig vor. Ein langhaariger Musikfan mit schwarzem Metal-Shirt hat die Stones-Platte Beggar's Banquet entdeckt. Ich brauche eine Preisauskunft. Das ist ein Sammlerstück, die habe ich extra nachgeguckt. Also die ist im Netz für 65 Euro. Das heißt, da müssen Sie ein gutes Angebot machen. Cover ja, in dem Zustand nein. Ja, machen Sie ein gutes Angebot. Nö, dann bleibt sie auch da. Okay. Sagt es und geht. Gerade die Sammler suchen nach ganz bestimmten Dingen. Hans und Michael zählen zu diesen Exemplaren. Auch sie haben heute früh schon bei Maria vorbeigeschaut. Und das, obwohl sie selbst jeder einen eigenen Stand haben. Der morgendliche Rundgang über den Markt gehört zu ihrem Ritual. Man guckt dann, was, ich sag mal, so ganz dezent Frischlinge um Flohmarkt steht, die ihren Hausrat auflösen. Und dann kann man auch nochmal Schnäppchen schlagen. Sind die Stände fertig inspiziert, gehen die beiden zurück zu ihren Pavillons, öffnen die Abdeckungen und klappen die Feldbetten zusammen, auf denen sie die Nacht verbracht haben. Hans und Michael verkaufen Modellautos. Es türmen sich VW Käfer, Mercedes und Ferraris in Rot, Blau, Schwarz und Silbergrau. Wer bei Hans nicht fündig wird, guckt nebenan bei Michael. Die beiden stehen schon seit Jahren nebeneinander. Anscheinend ein ungleiches Paar. Hans ist viel älter als Michael. Seine Kinder sind schon erwachsen. Eher der Typ rheinische Frohnatur. Michael ist größer, stiller. Sein Sohn spielt noch mit den Autos vom Papa. Was sie verbindet, mal abgesehen von der gleichen tarngefleckten kurzen Hose, die Leidenschaft für Autos. Ja, wir haben uns hier am Flohmarkt kennengelernt, weil er steht hier, glaube ich, seit dem Krieg oder so, also, seit dem Flohmarkt gibt. Und so ist man eben in Gespräch gekommen und auch schon mal so in Geschäft und zum Tauschen. Und irgendwann haben wir uns zusammengetan. Und alleine ist, sage ich mal, hier eben einfach zu anstrengend und zu stressig, wenn es voll ist. Da bekommen sie alleine so einen 4-Meter-Stand kaum bewältigt. Heute wird ein ruhiger Tag. Das kann Hans mit seiner 30-jährigen Trödlererfahrung voraussagen. Sonnig und heiß soll es werden. Kein gutes Flohmarktwetter. Da gehen die Leute lieber ins Schwimmbad. Es gibt auch andere Samstage, ne? Dann haben sie nicht Augen genug. Am besten verkauft man bei etwas schlechterem Wetter, wenn ein bisschen Regen ist. Vor allen Dingen kommen die Leute da alle rein zum Unterstellen, wenn es regnet. Und die gehen auch nicht raus, ohne was gekauft zu haben. Dafür sorgen wir schon. Hans und Michael haben die komplette Saison durchgebucht. Heutzutage geht das online ganz einfach. Früher mussten morgens beim Aufbauen manche Streithähne sogar mit Gewalt getrennt werden, erzählt Michael. Das war, sag ich mal, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren noch richtig Stress. Ne? Wenn freitags morgens sehen, mussten das so um 5 Uhr erstmal hier sind, sich den Platz abstecken und dann nochmal einen schicken um 11, gucken, ob der Platz auch tatsächlich noch abgesteckt ist oder ob da irgendwer, sag ich mal, den Pavillon den Hang runtergeschmissen hat oder das Abgesteckte weggenommen hat und nachmittags, wenn sie kamen, eben die Angst im Nacken haben, kommen mit dem Hänger hier rein und das haben wir auch erlebt. Plötzlich da unten am Stand saß eine Frau mit Zelt und mit ihrem Kleinen. Da war der Platz weg. Ne? Und so jetzt mit dem Buchungssystem, wenn wir freitags um 4 kommen, ist hier frei. Ne? So regelmäßig wie die beiden in der Rheinaue stehen, kennen sie auch ihre Kundschaft ganz gut. Pappenheimer, sagt Hans. Und einer davon ist gerade im Anmarsch. Das ist unser monatliches Ärgernis sozusagen. Wir sind, wenn er durch ist, dann sind wir auch fertig. Mit den Nerven, ja. Hier ist was lose. Ja, das war eben das noch fest, bevor du... Hier ist die Scheibe in der Mitte gebrochen. Ja, die waren eben, bevor du... Nur bevor du ankamst, war sie ganz. Ja. Das ist das Spielen von den großen Kindern. Ne? Das ist immer, der hat hier so Renitenten, da muss man ganz genau hingucken. Da muss man höllisch aufpassen. Aber du kriegst gleich aus dem Kobot hier. Die Tür ist auch festgerostet, die geht gar nicht auf. Nee, die ging auch nie auf. Ja, die ist so lange an den Rädern fummelt, sind die auch noch abgebrochen. Ja, irgendwo hat man ja im Laufe der Jahre lieb gewonnen, ne? Und dann fragt er schon mal nach Preisen. Oh, der ist aber schön und nennt ihm was Vernünftiges, ne? Und nennt ihm einen sehr fairen Preis, weil man ihn schon Jahre kennt. Und dann wird er unverschämt dazu. Hans hat heute noch Unterstützung dabei. Sein Sohn Benjamin hat einen Teil vom Stand in Beschlag genommen und verkauft Tierfiguren und Fantasy-Spielzeug. Heute ist Benjamin 37. Sein erstes Mal auf dem Flohmarkt hatte er mit 8 Jahren. Da saß man unten am Stand auf so einer Decke und hatten so ein paar Figürchen aus den Überraschungseiern da liegen. Die Leute haben sich da rumgeschart und gekauft und sich gegenseitig hochgeboten. Und damit war so dann ein bisschen das Fieber ausgebrochen. Da haben wir die auch angefangen zu sammeln und dann standen wir auch schon jeden Monat hier. Am Anfang waren es Überraschungseierfiguren. Später kamen die alten Spielsachen von Benjamin und seinem Bruder auf Vaters Klapptisch. Ja, der Kurioseste war damals mit Lego, kann ich mich noch genau daran erinnern. Wir hatten so Riesenschenkel, unsere Kinder haben immer mit Lego gespielt, erst der Ältere, dann der Jüngere. Dann haben wir gesessen, alles ins Wohnzimmer gekippt, beziehungsweise ins Kinderzimmer haben wir. Benjamin, wie lange haben wir gesessen, aufgebaut? 2 Monate, ne? Die ganzen Sommerferien über, ja. Alles zusammengebaut, Burgen wieder zusammengebaut, Schiffe zusammengebaut, alles zusammengebaut. Und das kann man ja nicht transportieren im Auto. Ich hatte so einen Omega-Kombi und dann haben wir das alles hinten in so Paletten gepackt, alles auf nebeneinander gestellt. Da habe ich die Kinder hier hingefahren, haben ein Pavillon aufgebaut und die paar Lego-Sachen, die wir hatten, aufgebaut. Ich bin dann wieder nach Troisdorf gefahren, habe die nächste Portion Autos geholt. Komm ja an, Hand, die fast alles verkauft. Habe ich denen wieder einen Nachschub gemacht, wieder, bin wieder nach Hause gefahren. Und wie wir samstags gefahren sind, war, glaube ich, alles weg. Ne? Haben wir alles Lego verkauft, was wir da hatten. Kein Wunder, dass das Flohmarktfieber auch auf den Sohn übergegangen ist. Ich arbeite selbst im Einzelhandel und hier ist es aber ein bisschen freier, da kann man noch mal ein bisschen mehr man selbst sein. Und es ist auch einfach abends das Zusammensitzen, dann hier, wir fangen ja freitags schon an. Geselligkeit, das ist das Ausschlaggebende, denke ich, daran. Und nebenbei bekam der Nachwuchs auch noch Lektionen fürs Leben, sagt Hans und schaut stolz zum Sohnemann rüber. Die Kinder lernen mit Geld umzugehen, die Kinder lernen Handel, die Kinder lernen auf Leute zuzugehen. Meine Söhne haben beide keine Kontaktschwierigkeiten. Wir haben auch beide keine Schwierigkeit mit Geld zu handeln oder Preise zu feilschen. Die Stände von Hans und Michael mit ihren hunderten Modellautos lassen Sammlerherzen höher schlagen. Peter lassen sie kalt. Also ich mag bunte Stände. Ich mag nicht so die Stände, wo es wirklich nur Klamotten gibt, sondern wo alles durcheinander ist. Hinter dem Baldachin, das sieht schon recht bunt aus. Ne? Der hat jetzt alles Mögliche. Da ist sogar eine Zylinderkopfdichtung für ein Auto, hat er da stehen. Es ne? ist relativ unwahrscheinlich, dass er die heute verkauft, aber er kann es ja mal probieren. Ein toller Korb mit Picknickgeschirr, Bücher, Spielzeug, Kitsch. Ja, alles dabei. Das ist wirklich toll, wenn jemand gern Picknick macht. Schön. Wir haben auch zwei. Gebraucht haben wir die, glaube ich, noch nie. Aber irgendwo auf dem Flohmarkt mal sehen und gesagt, toll. So geht Peter das öfter. Er findet, was er gar nicht gesucht hat. Peter arbeitet sonst in einer Kartonfabrik. Flohmärkte sind sein liebstes Hobby. Zur kurzen Jeanshose und beigen Shirt trägt er heute die bequemen Sandalen. Schließlich ist die Rheinaue groß, die Wege weit verzweigt und jeder Stand will begutachtet werden. Es ist wirklich wie fast wie im Zoo. Es ist einfach lustig, es ist unterhaltsam und es ist so abwechslungsreich. Wirklich interessante Menschen, interessante Dinge. Und bei dem schönen Wetter wie heute macht es einfach Spaß. Dafür ist Peter mit seiner Familie extra aus Koblenz angereist. Meine Frau, die Tochter, die gucken so ein bisschen nach Klamotten, nach CDs, DVDs. Ich gucke eher nach altem Krempel, altes Handwerkszeug. Aber eigentlich bin ich nur der Kofferträger hier. Ach so, jetzt muss ich Modeberater hier machen. Peters Tochter ist an einem Stand mit geblümten Röcken hängen geblieben. Während Frau und Tochter um Klamotten feilschen, sucht Peter den Nachbarstand nach Kostbarkeiten ab. Bei manchen Ständen muss man wirklich auch mal stehen bleiben und alles sehen, weil manche haben auch nicht so das Geschick, das zu präsentieren. Da steht vielleicht was ganz Tolles irgendwo hinten versteckt, was uns dann interessiert, aber was andere vielleicht gar nicht interessiert. Einmal habe ich eine schöne Beach Boys DVD, ein Konzertmitschnitt von Knoxworth 1970 oder irgendwas gefunden. Also manchmal findet man wirklich tolle Sachen, die man gar nicht so im Fokus hat vorher. Aber wenn man dann irgendwo hinläuft und sagt, ach, das ist toll, die hätte ich gerne mal wieder gehört, dann hat man manchmal Glück. Ja. Auf Peters Stirn sammeln sich die ersten Schweißtropfen. Die Sonne steht mittlerweile hoch am Himmel. Der ganze Flohmarkt ächzt in der Hitze. Menschen suchen nach Schatten. Der Geruch von Bratwurst und Pommesfett hängt schwer in der Luft. Eigentlich ist hier nie vor 4 Uhr Nachmittagsschluss, aber Michael und Hans fangen heute schon 2 Stunden früher an, ihre Autos wieder in die Kisten zu verstauen. Es ist einfach zu heiß. Michaels Bilanz für heute? Ein ruhiger Tag, wie erwartet. 2 Isettas. Das sind hier diese kleinen alten Oldtimer. So ein bisschen was Kleinkram aus der Spielzeugkiste, da geht immer was. Ne? Aber sonst war größtenteils zum Auslüften heute. Das sehen Nachbar Hans und sein Sohn Benjamin aber anders. Wir hatten den besten Flohmarkt dieses Jahr. Ne, Benjamin? Vor allem Benjamins Plastikpferdefiguren bevölkern nun ein paar Mädchenkinderzimmer. Auch einiges von seinem Fantasy-Spielzeug hat heute den Besitzer gewechselt. Das liegt nicht nur an der Ware, sondern auch am sympathischen Vater-Sohn-Gespann. Wir sind preiswert, behandelte Leute gut und sie kommen immer gerne wieder. Wir haben sehr viel Stammkundschaft. Und wir haben schon mit dem Eis gefeiert. Und die Mama kocht zu Hause. Heute Abend gibt Hühneragout, das ist immer lecker. Schräg gegenüber sitzt Damir zwischen Lego-Flugzeugen, Rittern und Feen und wartet auf seinen Sohn, der ihm beim Einpacken helfen soll. Das dauert dann noch einmal 3 Stunden. Damir kann sich heute trotz Hitze nicht beklagen. Wenig Leute ist für mich gut. Das kommt heute nur diese, was wollte was kaufen. Und das ist für mich besser als 1000 spazieren, was kommt Sonntag spazieren. Nur gucken und eventuell was kaufen. Das teuerste, was heute wegging, war eine Lego-Ritterburg. Noch aus D-Mark-Zeiten für 55 Euro. Wie das eben so ist mit der Liebe zum Flohmarkt. Manchmal läuft es. Manchmal nicht. Auf seinen Umsatz kommt es Damir am Ende sowieso nicht an. Geld ist nicht alles, Leute. Du musst überleben, du musst Rechnungen bezahlen und alles. Aber Geld ist nicht alles im Leben. Macht Spaß, das ist wichtig. Macht Spaß. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.